Wie lässt die Kirche die Sünden nach? Die Kirche lässt die Sünden durch die Verdienste Jesu Christi nach, indem sie die von ihm dazu eingesetzten Sakramente spendet, besonders die Taufe und die Buße. Zwei Sakramente, die aus sich heraus die Sünden nachlassen, direkt, im Gegensatz zu indirekten Sünden, Nachlassung sind die Taufe natürlich und die Buße, die man auch die Sakramente der Toten nennt. Ist ja ganz kurz abgehandelt, weil viel mehr noch kommt dann im Abschnitt über die Sakramente bei der Beichte, beziehungsweise ein bisschen noch bei der, in Bezug auf die Taufe.